Dies ist jetzt unerträglich. Nicht das, was feine Leute unter kleinkariert verstehen. Wenn sie durch euren eingerahmten Staat spazieren gehen. Die stört ein Mief, was soll das schon? Arbeit riecht meistens schlecht. Und auch die Spitzendeckchen über euren Herzen stören mich nicht. Weil jeder, der zu Haus was nicht gehabt hat, der frisst sich daran später gründlich satt. Dies ist jetzt unerträglich. Nicht weil das fehlt, was die, die zwischen Dash und Omo wählen können, mit kaum verschuldeter Gewissheit Freiheit nennen. Mich stört auch nicht das Kampfgeschrei, noch lebt der Klassenfeind, der über die verlorene Einheit falsche Tränen weint. Solang der noch nach seinen freien Märkten schreit, behält man seine Waffe besser schussbereit. Nein, unerträglich ist jetzt dies, die Riesengipsfigur, die mit dem Stalinkopf bei Fuß nicht weiß, dass zu dem Satz der Gegensatz zur Sprache kommen muss. Die greisen dumme Arroganz, die Dunkelmänner schimpft, wer in der großen Dunkelheit vom roten Morgen singt. Das können auch die jetzt nicht mehr übersehen, die selbstverständlich noch auf eurer Seite stehen.